WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Diese Woche ist ein bisschen merkwürdig, weil wir Donnerstag und Freitag nicht im Fernsehen sind, wegen Karneval, aber im Radio bei 1 Live. Und nächste Woche wiederum, das Rosenmontag, da ist natürlich alles Jack hier in Köln und da sind wir auch nicht da und auch nicht im Radio und nicht im Fernsehen. Aber nun sind wir da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht, wie immer montags. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Monika. Und Monika ist 59. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen, Domian. Ja, Monika. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Guten Abend. Ja, guten Abend. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Mein Bruder hat sich letzten Montagabend umgebracht. Und ich bin heute Abend total erschüttert und fassungslos und mir geht's total schlecht. Also letzten Montag, das heißt vor einer Woche? Ja, am Dienstagmorgen kam die Polizei bei mir vorbei und hat mir das erzählt. Ich konnte es gar nicht fassen und so nach und nach kommt das bei mir in die Realität. Ist dein Bruder... Und muss umso mehr realisiere ich das halt alles. Ist dein Bruder alleinstehend gewesen? Ja, mein Bruder war alleine. Er hatte zwar eine Freundin, eine Lebensgefährtin, das war so eine On-Off-Beziehung. Aber er war nicht verheiratet. Wie alt ist er geworden? Bitte? Wie alt ist er geworden? Er wurde jetzt gerade 51. Weißt du den Grund, warum er sich umgebracht hat? Also er hat mir geschrieben, dass er Alkoholprobleme hatte und dass er lauter so komische Sachen mit seinen Zähnen Probleme hatte und einen Unfall gebaut hat. Ich habe versucht, bei der Polizei rauszukriegen, wie schlimm der Unfall war. Also er war gar nicht so tragisch. Du sagst, das sind alles keine Gründe. Ja, du sagst, er hat mir geschrieben. Das heißt, er hat dir etwas hinterlassen? Er hat mir einen Abschiedsbrief geschrieben, ja. Wo war dieser Abschiedsbrief? Der lag dann in meinem Briefkasten. Wie, den hat er mit der Post noch geschickt? Ja, den hat er mit der Post geschickt. Ich bin vorher umgezogen und ich wohne noch nicht sehr lange hier und da hat er dann nochmal nach meiner Adresse gefragt und ich sagte noch, was willst du mir denn schicken? Und da sagt er, es wird eine Überraschung. Ach, tolle Überraschung. Das heißt, du hast den Brief bekommen, aber da wusstest du schon, dass er sich, ja, da wusstest du das schon. Nein, das wusste ich da noch nicht. Gott sei Dank war die Polizei bei mir vorher und hat mir das mitgeteilt und ich bin die waren morgens da und haben mir das mitgeteilt und ich habe dann nachmittags irgendwann gedacht, irgendwie, dass ich noch eine Nachricht von ihm kriege und bin dann intuitiv runter an den Briefkasten und habe geguckt und da lag dann der Brief drin und da habe ich das dann gelesen. War das ein langer Brief? Es war ein sehr sachlicher Brief. Ich denke, er hat natürlich, wie er den geschrieben hat, seine Gefühle abgestellt, ganz klar. Hat mir den geschrieben, dass er, also die Gründe und Die Gründe sind ja nicht wirklich nachvollziehbar, außer für eventuell das Alkoholproblem. Hast du von dem Alkoholproblem gewusst? Ja, wir haben uns ja ganz offen drüber unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass ich empfinde, dass er jetzt sehr viel trinkt. Und er hat auch gesagt, dass er zu viel trinkt und er wollte es auch irgendwie in den Griff kriegen, aber anscheinend hat er es nicht in den Griff gekriegt. Wie lange plagt er sich denn schon damit rum, mit dem Alkohol? Ja, wie lange genau, weiß ich jetzt nicht. Aber meine Mutter ist auch Alkoholikerin. Und wie stark war der denn ausgeprägt, der Alkoholismus bei ihm? Weißt du das? Also ich weiß, dass ich ihn abends nicht gerne angerufen habe, weil ich dann gedacht habe, okay, er hat dann wieder getrunken. Und das ging schon über mehrere Jahre? Ja. Mhm. Ja, denke ich schon. Ging er denn auch noch einer Arbeit, einem Beruf nach? Ja, er ging im Beruf nach und war auch sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich habe jetzt auch, ich muss jetzt auch die Trauerfeier und die Beerdigung und das alles organisieren. Und also mir wurde angekündigt, dass da bis zu 100, 150 Leute kommen können, die alle von ihm reduziert Abschied nehmen wollen. Also die Dame, mit der ich da rede, die sagt noch, ich werde das alles etwas einschränken und es können 100 bis 150 schwer Leute werden. Mhm. Also er war sehr, sehr, sehr beliebt und es kann gar keiner fassen. Wir sind alle. Wer hat denn noch einen Brief bekommen? Seine Freundin hat noch, also seine Lebensgefährtin, in dem, die hat noch einen Brief bekommen, den hat er mir auch als Kopie drangehängt. Da steht auch nichts Neues, nichts anderes drin. Also steht im Prinzip nichts anderes. Nee, er hat es ein bisschen umformuliert, aber ja. Im Prinzip ist es auch sehr sachlich. Ja. Und wer noch? Und dann hat noch so ein, zwei Freunde von ihm haben noch einen Abschiedsbrief bekommen. Kennst du die Briefe auch? Nee, die kenne ich nicht. Aber seine Mutter, also meine Mutter, unsere Mutter hat einen Brief, eine Postkarte bekommen. Da stand nur drauf, ich habe mir das alles schon sehr lange über, die Entscheidung ist schon sehr lange gefallen, ohne irgendeinen, also nur Gruß und Name. Also letztendlich wisst ihr nicht wirklich Bescheid, in welcher Notlage er war. Nein. Er deutet das an. Aber man kann es nicht richtig verstehen. Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er hat sich erhängt. Wo? Hat sich aufgehängt. Und wo? In seiner Wohnung in Hannover. Da hat er sich aufgehängt, im Dachboden. Da muss irgendein Balken gewesen sein und da hat er sich dann aufgehängt. Er wurde von einer Frau oder Nachbarin, sage ich jetzt mal, gefunden, die die Wäsche aufhängen wollte. Wie weit wohnt ihr auseinander? Wir wohnen sehr weit auseinander. Also er hatte seinen Wohnort eigentlich in Berlin und ich wohne im Rhein-Main-Gebiet. Ach so. Und das heißt, du musst jetzt von der Entfernung aus das alles organisieren? Ja. Ich habe das jetzt angefangen zu organisieren in Hannover, dass da ein Beerdigungsinstitut ihn dann halt abholt und einäschert. Und hierher überführt und den Rest müssen wir dann hier machen. Warum in Hannover abholen? Weil er jetzt in Hannover gewohnt hat? Nicht er hatte ein Bauprojekt in Hannover und hat... Ach, er war zufällig in Hannover als das... Nee, der hat in Hannover gearbeitet. Der hatte ein großes Bauprojekt in Hannover, das dauert ein paar Jahre. Achso, er war deshalb... Und war deshalb da und hatte da auch eine kleine Wohnung sich gemietet. Ich das verstehe. War aber eine, wie heißt das, eine Arbeitswohnung, also eine Wohnung von der Firma. Monika, wie war denn, wie kann man denn das Verhältnis beschreiben, das du mit deinem Bruder hattest? Ich hatte eigentlich, habe ich gedacht, ein sehr gutes Verhältnis mit meinem Bruder und auch mir war noch sehr verbunden. Wenn jemand wenn einer sich das Leben nimmt, mit dem man glaubte, nah verbunden zu sein, dann haben viele Menschen ein Schuldgefühl, dass sie nicht richtig hingeguckt haben oder dass sie vielleicht etwas übersehen haben. Wie ist das bei dir? Also bei mir ist es jetzt im Moment so, dass ich daran zweifle, dass wir überhaupt nicht irgendeine Verbindung hatten. Wobei, du darfst das nicht missverstehen. Ich möchte das auf keinen Fall so auslegen, dass du da schuld bist. Weil ich habe jetzt auch Gott sei Dank keine Schuldgefühle, also bis jetzt wenigstens noch nicht. Ich glaube ja, dass das in den meisten Fällen, wenn Menschen das tun, dass sie so verkapselt und so eingemauert schon sind in sich, dass der allernächste Freund gar nicht drankommt und auch wohl nie eine Chance gehabt hat, wirklich ranzukommen. Ja, also ich denke auch, dass ich an dem Tag, als er das, also der hatte diesen Entschluss ja schon sehr lange gefasst, habe ich mitgekriegt, also bestimmt einen Monat oder zwei vorher. Vielleicht schon noch länger. Ja, also was ich so jetzt nachrecherchiert habe, hat er das schon sehr lange gefasst und er hat es auch sehr organisiert in gebracht. Und er hat also zum Beispiel auch alles, was er für die Firma was der Firma gehört, hat er da abgegeben und ja, und den Abschiedsbrief, und anscheinend hat er auch einen USB-Stick hinterlassen, auf dem er verschiedene Kündigungen gemacht hat. Ich habe den USB-Stick noch nicht. Also alles akribisch vorbereitet. Ja, er hat alles sehr, sehr, sehr gut genau vorbereitet. Wenn man sich dann in seine Person hineinversetzt, kann einen ja wirklich die Traurigkeit packen, in welcher Not er war und wie er sich gefühlt hat, während er das alles vorbereitet, den Brief an dich geschrieben hat, wohl wissend, dass er bald diesen schweren Schritt tun wird. Ja. Das muss ja ganz schrecklich sein, wenn man ganz schrecklich. Ja. Er hat auch an seine Freundin geschrieben, dass er den, also die müssen sich an dem Samstag gestritten haben, dass er den letztmöglichen Tag, den sie zusammen erleben, halt nochmal vermisst hat. Oh, das hat er ihr geschrieben? Ja, das hat er ihr geschrieben, und er war auch im Dezember dann nochmal hier bei irgendeinem Geburtstag, und da wurde er dann gefragt, ob er dann zu einem anderen Geburtstag auch nochmal kommt, und da hat er dann auch keine Antwort mehr gegeben. Wie nimmt eure Mutter das Unglück auf? Ah, oh, die ist total fertig. Lebt der Vater auch noch? Nee, der ist jetzt letztes Jahr vor einem Jahr ungefähr gestorben. Du hast gerade gesagt, dass du gerade erst anfängst, das zu realisieren. Ja. Das halte ich auch für normal, dass man erstmal geschockt ist und das gar nicht wahrhaben will. Ich bin total geschockt. Und jetzt, also ich habe das am Anfang gar nicht realisiert und jetzt so nach und nach. Je mehr ich organisieren muss, desto mehr kommt mir diese Gewissheit, dass das wahr ist. Wobei, im Moment bist du noch in der Phase des Organisierens, wo du auch abgelenkt bist. Ja. Es wird sicher nochmal sehr heftig werden, wenn Ruhe eingekehrt ist, wenn alles erledigt ist, und wenn die Beerdigung gewesen sein wird, dann wird es nochmal sehr schwer werden. Ich möchte gerne etwas anbieten, Monika, ein Gespräch mit meinem Psychologen, der dir einige Hinweise geben kann und Tipps, wie du auch in dieser aktuellen Trauerphase am besten vorgehen könntest und was dir hilfreich wäre. Ja. Heute Nacht ist ja Jürgen hier, Namensvetter von mir. Du legst gleich auf und er ruft dich wieder an. Ja, das wäre gut. Ich wünsche dir von Herzen viel Kraft. Erstmal ist auch für die nächste Zeit. Ja, vielen Dank. Und vor allen Dingen auch dann für die dann danach folgende Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Dein Bruder, den du verloren hast, und das ist sehr schlimm und sehr traurig. Und das wird dir in allen Facetten immer wieder in den Kopf kommen und du wirst drüber nachdenken. Und das tut mir sehr leid, Monika. Ja, vielen Dank, Domian. Dann bitte ich dich aufzulegen und der Jürgen ruft dich gleich an. Okay, gut, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. Bis. 0800 220 50 50, Stefan. Stefan ist 25. Guten Morgen, Stefan. Hallo. Hallo, Stefan. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Ich wurde von, als ich 9 oder 10 war, von einem damaligen Freund der Familie dazu genötigt, quasi ihm beim Onanieren zuzusehen. Und hat mich gezwungen, mit ihm Pornos zu sehen, und hat halt auch mich zu sexuellen Handlungen aufgefordert, dem ich aber nicht nachkommen wollte. Und was wollte er? Was solltest du tun? Also er hat mir halt immer Pornos gezeigt und hatte halt darauf spekuliert, dass ich davon irgendwie erregt werde. Und wollte dann, dass ich dann den aktiven Part übernehme. Das hast du nicht gemacht? Nee, ich wollte das nicht. Wie alt war eigentlich der Freund der Familie? Damals? Wird im Alter meiner Eltern gewesen sein, also Mitte 40, schätze ich mal. Der Kontakt zwischen denen und meiner Familie kam dadurch zustande, dass meine damals noch schwerkranke Mutter, die dann leider auch ein Jahr später gestorben ist, hatte mit seiner Lebensgefährtin sich befreundet. Und die waren augenscheinlich sehr kinderlieb und hatten leider keine Kinder selbst, konnten noch keine haben. Und deshalb fand meine Mutter, das wäre für mich und auch für die vielleicht ganz schön, wenn ich da bin, zumal bin. Das heißt, das ist dann bei denen passiert, bei denen zu Hause? Also wenn diese Lebensgefährtin da war, ist nichts passiert. Da hat er den netten Onkel gespielt, also ich habe ihr Onkel und Tante genannt, obwohl ich natürlich wusste, dass sie es nicht sind. Sehr kinderlieb. Und wenn ich halt mit ihm alleine war, am Anfang war kein Problem. Er war jetzt Jäger, oder ist es vielleicht auch noch? Was und, war er, Jäger? Ja, Jäger. Mhm. Oder Förster oder Jäger, irgendwie sowas. Mhm. Und hat mich auch öfter mal in den Wald mitgenommen. Die ersten Male war es ganz nett, hat ihm alles gezeigt und alles schön. Mhm. Und dann irgendwann ging das halt los, dass er dann komische Dinge gesagt hat, die halt irgendwie anstößig waren, mhm. erst beiläufig und dann später hat er dann angefangen zu onanieren und hat mir irgendwelche Fragen gestellt, ob ich wüsste, was eine Moschee ist und so ein Zeug. Das hat er im Wald gemacht, oder? Das hat er anfangs nur im Wald gemacht, ja. Hat mich dann öfter auf so einen Hochstand mitgenommen, wo er dann irgendwie unter so einem Teppich irgendwie so ein Pornhaft aufgekramt hat, sich dann selbst befriedigt hat und ich stand da wie angewurzelt. Musstest du dich dann dabei auch ausziehen? Nee, wollte er, aber das wollte ich nicht und das hat er dann auch nicht weiter gefordert. Also er hat mich jetzt nicht gewalttätig angefasst. Mhm. Hat sich dann halt selbst befriedigt. Und, ist es auch nicht zu einer Vergewaltigung von seiner Seite aus dir gegenüber gekommen? Nee, da hatte ich Glück. Du warst 9, 10 Jahre alt. 9 oder 10. Mhm. Ja. Wie hast du das, diese Vorgänge damals empfunden? Ich konnte es nicht so richtig, also ich wusste schon, was er da tat. Aber, dass das nicht in Ordnung war und dass das irgendwas Schlimmes ist, hast du schon kapiert? Und ja, so halbwegs schon, ja. Mhm. Wie oft hat er das eigentlich mit dir gemacht? Also ich war, wenn ich da war, ich war vielleicht insgesamt 5, 6 Mal da und dann jedes Mal für 3, 4 Tage. Und er hat das, manchmal war seine Frau, die musste manchmal den ganzen Tag oder die ganze Nacht arbeiten. Mhm. Und dann war ich mit dem alleine und dann hat er das, ich weiß nicht, der hat sich fast stündlich befriedigt dann, während ich weg war. Wie kam es, dass es danach dann endete? Und meine Mutter verstarb dann und dann hat der Kontakt, war es ja halt auch über seine Freundin damals. Das ist dann eingeschlafen. Ist das dann eingeschlafen und ich... Du hast niemandem etwas erzählt davon? Ich habe vor 3 Jahren mit meiner Freundin, mit der ich jetzt schon fast 7 Jahre zusammen bin, habe ich erst ihr dann anvertrauen können. Er hat auch sehr gut reagiert. Wie hat sie reagiert? Erstmal geschockt und hat dann halt sich das alles angehört und hat halt dann auch zu mir gesagt oder hat halt auch gefragt, ob ich das schon mal jemandem erzählt habe und so weiter. Und hat dann halt auch gesagt, dass ich es meiner Familie nicht wirklich erzählen kann, weil ich bin mir ja relativ sicher, dass mein Vater den erschießen würde, wenn er das rauskriegen würde, was er getan hat. Wie war das denn damals, als du Kind warst? Gab es mal Momente, in denen du kurz davor warst, deine Mutter war nur schwer krank, aber das deinem Vater vielleicht zu erzählen? Ja, also einmal wollte ich halt das auch wegen meiner Mutter nicht erzählen, weil sie war wirklich sehr schwer krank. Mhm. Und ich hatte auch schon damals Angst, dass mein Vater irgendwas tut, womit er sich unglücklich macht. Ach so hast du schon gedacht, du hast gedacht, du hast keine Sorge gehabt, dass er dir nicht glaubt, sondern du hast Sorge gehabt, der glaubt mir und der macht was Schlimmes. Ich wäre mir ziemlich sicher gewesen, dass er mir das schon geglaubt hätte. Hat der Täter dich denn irgendwie unter Druck gesetzt, indem er gesagt hat? Nein, hat er seltsamerweise auch nicht. Also ich weiß auch nicht, der schien ganz selbstverständlich davon auszugehen, auch dass ich das niemandem erzähle. Mhm. Nur so viele Jahre vergangen, du bist heute 25, hast du es vor ein paar Jahren zum ersten Mal deiner Freundin erzählt. Hast du irgendeine Ahnung noch, wie dieser Mann heute lebt und wie er lebt, wie es ihm geht? Ich bin, als ich in der 10. Klasse war, glaube ich, meine Schule war an dem gleichen Ort, bin ich nach der Schule einfach mal dahin gegangen und ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich dahin gegangen. Wie alt warst du da? Ja, 16. 16? 15 oder 16. Echt, da bist du da hingegangen, zu denen nach Hause? Ja, ich weiß nicht warum. Also ich habe halt auch gedacht, vielleicht ist auch die Frau da. Eigentlich wollte ich, glaube ich, eher mit ihr reden. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen wollte oder bin irgendwie hingegangen. Ja. Und da hat er die Tür aufgemacht, war alleine da und ich weiß auch nicht, hat mich sogar reingebeten. Ich bin sogar reingegangen. Ich verstehe gar nicht, warum. Und was hast du gesagt? Ja, ich habe dann... Gar nichts. Er hat so getan, als wäre es nie passiert. Mhm. Ich aus irgendwelchen Gründen auch nicht, weil ich mich auch nicht getraut habe, das anzusprechen. Aber du bist eigentlich dahin gegangen, um es anzusprechen? Eigentlich schon, aber ich habe nicht damit gerechnet, ihn alleine anzutreffen. Und als er dann vor mir stand, war ich auch irgendwie, wahrscheinlich, keine Ahnung, eingeschüchtert oder ängstlich. Mhm. Oder, ja. Ein bisschen wie gegangen. Er hat mir sogar was zu trinken angeboten, das war ganz, ganz verrückt. Mhm. Haben uns die meiste Zeit angeschwiegen und dann bin ich irgendwann gegangen. Bist du denn jetzt so weit, dass du überlegst, ihn eventuell anzuzeigen? Wenn ich das tun würde, wäre, weiß nicht. Also ich bin momentan auch in einer psychologischen Behandlung, allerdings wegen was anderem. Weswegen? Ich bin Student, habe extreme Prüfungsangst, habe teilweise auch Aggressionsprobleme und bin auch andererseits auch irgendwie schüchtern. Mhm. Also schon so, dass es mir Probleme macht. Wenn du da bei dem Psychologen in Behandlung bist, hast du dieses Thema mal zumindest angesprochen oder erwähnt? Ich habe es noch nicht hingekriegt. Also ich kann das jetzt auch nur, weil ich jetzt niemandem direkt gegenüber sitze und das halt anonym ist. Aber das ist mir auch immer noch irgendwie peinlich, obwohl ich natürlich weiß, dass es mir nicht peinlich sein muss. Mhm. Aber was hat dich denn bewogen mit dieser Thematik, die für dich ja sehr schwerwiegend ist und die dir große Probleme macht, hier anzurufen, um mit uns zu sprechen? Ich wollte einfach irgendwie nochmal mit jemandem drüber reden und wollte halt wissen, was ich jetzt tun soll, weil ich habe auch Albträume davon und immer wenn ich mal wieder sowas Schlimmes im Fernsehen höre, dass irgendwer sich an einem Kind vergangen hat, dann kommt das halt auch irgendwie alles wieder hoch. Also du hast es, um es nochmal festzuhalten, einmal deiner Freundin erzählt und jetzt erzählst du es quasi das zweite Mal in deinem Leben. Genau. Mhm. Und meine Freundin hat halt auch gesagt, ich soll das erzählen, aber irgendwie wenigstens der Psychologin. Aber bemerkst du, dass das, was da passiert ist, eine Auswirkung auf deine Sexualität hat? Kannst du das wahrnehmen? Ich weiß es nicht genau. Ich habe, ich weiß nicht, ob das ein Fetisch ist, aber ich habe halt irgendwie seitdem ich selber Sexualität erlebe, auch ob mit mir selbst oder mit meiner Partnerin, immer das Bedürfnis nach Analverkehr. Mhm. Was meine Freundin mir am Anfang auch ermöglicht hat, aber irgendwann kam dann halt raus, dass sie es mit mir zur Liebe getan hat und eigentlich gar nicht wollte und dann haben wir das natürlich gelassen. Mhm. Na gut, da weiß man nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt. Nee, natürlich nicht. Das haben auch sonst viele. Aber sonst eigentlich nicht. Stefan, ich finde das zunächst mal toll, dass du den Mut hast, hier anzurufen und das auch nochmal hier auszusprechen. Ich glaube, das ist, wenn man in so einer Zwickmühle steckt, sehr wichtig. Dann zum anderen möchte ich dir sehr gerne Mut machen, wenn du schon in einer psychologischen Betreuung im Moment bist, Zwischenfrage vorab, hast du ein gutes Verhältnis zu dem Typ? Bitte was? Hast du ein gutes Verhältnis zu diesem Psychologen? Respektierst du den? Eine Frau, eine Frau? Oder nicht so? Doch, eigentlich ist das, glaube ich, eine ziemlich fähige Psychologin. Entscheidend ist nicht, ob die fähig ist. Entscheidend ist, ob du das Gefühl hast, ich kann gut mit der reden und die nimmt mich ernst und ich kann die ernst nehmen. Ja. Okay. Mhm. Dann möchte ich dich wirklich ermutigen, Stefan, dass du es da mal ansprichst. Okay. Wir beide sind uns völlig im Klaren, dass du dich nicht zu schämen brauchst. Dass du keine Schuld trägst, das ist ja völlig klar. Du bist das Opfer gewesen. Ein erwachsener Mann hat das mit dir gemacht. Und wenn du das Gefühl hast, dass das irgendwie nicht passt da in dieser Psychologie-Sitzung, in der Therapie, dann lässt es halt. Aber ich rate dir, das mal anzusprechen, das zu versuchen. Vielleicht ist das ein entscheidender Schritt weiter für dich zur Aufarbeitung. Vielleicht hängen all die anderen Sachen, die du gerade erklärt und erzählt hast, unter denen du leidest. Vielleicht gibt es da Zusammenhänge. Und das ist ein kompliziertes Geflecht. Und deswegen muss jemand, der dich behandelt, sollte auch viel über, letztendlich alles Gravierende über dich wissen. Ja. Ich habe halt auch das Bedürfnis, das meinem Vater zu beichten, zu erzählen. Aber irgendwie habe ich halt Angst, dass da irgendwas passiert, womit er sich selber in Schwierigkeiten bringt. Deswegen rate ich dir, mach das mal zunächst im geschützten Raum des therapeutischen Gespräches. Und dann kannst du das auch mit deiner Psychologin noch beraten, wann und ob du es deinem Vater erzählst und vor allen Dingen, wie du es ihm erzählst. Aber das wäre der erste wirklich sehr richtige und wichtige Schritt. Ich biete dir auch gern nochmal, wenn du das möchtest, auch jetzt nochmal ein Gespräch mit meinem Psychologen. Ja, gern. Gerne, das machen wir. Also Stefan, nochmal Kompliment, dass du den Mut hattest anzurufen. Ja, und du legst auf und wir melden uns gleich nochmal und du sprichst bitte mit deiner behandelnden Psychologin auch. Dankeschön. Darf ich dich um ein Autogramm bitten? Sehr gerne. Dann gibst du gleich deine Anschrift dem Psychologen, dem Jürgen. Dankeschön. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Dir auch. Tschüss. 1.27 Uhr haben wir, Lieben. Und ich möchte euch gerne unser Thema am Mittwoch sagen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema allein. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, ja, die völlig allein, sprich extrem einsam leben, die allein leben und sich vielleicht auch einsam fühlen oder die allein leben, aber sich auch gut dabei fühlen. Die Variante gibt's ja auch. Und weiter mit Leuten, die sich in ihrem Leben schon mal so richtig allein gelassen gefühlt haben von anderen Leuten oder ja, die sich ganz bewusst für das Alleinsein entschieden haben. Und gern auch noch mit Anrufern, die das Gefühl haben, allein mit ihrer Meinung dazustehen oder die sagen, ich habe diese Sache ganz alleine geschafft. Das hört man ja schon zum Beispiel schon mal aus bei schweren Erkrankungen oder bei Süchten, dass Leute gesagt haben oder sogar stolz darauf sind, zu Recht dann auch, indem sie sagen, ich habe so tief im Sumpf gesessen und habe das alleine, ganz alleine geschafft, mich da rauszuziehen. Also, das Thema heißt allein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch an ab 0 Uhr, also vor der Sendung oder dann auch während der Sendung. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht, heute am Montag. Und hier ist Rudi. Rudi ist 37. Hallo Rudi. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Rudi. Um was geht's? Ja, ihr hattet ja letzten Mittwoch das interessante Thema auf offener Straße. So war's, ja. Und genau vor einer Woche ist mir auch was Lustiges auf offener Straße passiert. Also ich bin, um das einmal kurz zu machen, ein ganz normaler heterosexueller Mann, verheiratet, lebe in Bayern und man hört so ein bisschen. Nur ein bisschen. Ein bisschen, nur ein bisschen. Aber meine Frau, die ist momentan nicht da. Und ja, ich habe da seit 10, 15 Jahren wenn ich so das Gefühl, ab und zu mal so Frauenkleider anziehen zu müssen. Mhm. Und ja, man perfektioniert ja das Ganze da auch mit Unterwäsche, mit Schminken, mit Perücke und so weiter. Das heißt, das hast du dir alles so im Laufe der Zeit gekauft, heimlich? Ja, genau. Ja. Heimlich, entweder also gekauft oder dann bestellt übers Internet, über eBay oder sonst irgendwas. Sag mal, wenn du lebst in einer festen Beziehung, wo hast du denn die Sachen dann versteckt, damit deine Frau die nicht findet? Die sind in so Umzugskartons drin und die räume ich dann entsprechend dann in den Keller oder in die Abstellkammer. Ja, und also, da kommt die Frau nicht hin? In der Regel nicht. Okay, ja. Okay, erzähl mal weiter. Ja, auf jeden Fall. Montag, Dienstag, also man macht das natürlich auch nicht jeden Tag. Ne? Ab und zu hat man halt so einen gewissen Lustpegel, sag ich einmal. Und dann verkleidet man sich wieder. Und das war letzten Montag dann. Hab mich dann verkleidet, habe eine Runde gedreht. Und bin dann wieder hoch, habe mich dann nochmal umgezogen. Ein etwas anderer Dress und dann nochmal raus. Achso, nochmal als Frau raus. Ja. Also, und das nur immer in der Dunkelheit halt, ne? Ah, ja. Ist das ein kleiner Ort, wo du wohnst? Ja. Das ist eigentlich schon ein größerer Ort, aber allerdings ist er wegen mehr so eine Siedlung. Okay. Ja. Und wohnt ihr allein im Haus oder mit mehreren Leuten? Nö, also das sind mehrere so Häuser, die nebeneinander stehen, wo dann zwischen 4 und 8, 9 Parteien oder 10 Parteien dann immer drin. Ich verstehe, ich frage deshalb, hast du nicht Sorge, wenn du durchs Treppenhaus gehst mit deinen Pumps und der Perücke und deiner Schminke, dass sich jemand von den Nachbarn sieht und gewissermaßen auch erkennt? Ja, dieses Problem habe ich eigentlich nicht, weil ich das halt immer sehr spät am Abend mache. Ja? Mhm. Und ich gehe dann auch dunkel durchs Treppenhaus. Ach so, okay. Und leg mir dann noch eine Not Ein- und Ausgang praktisch über den Fahrradkeller, mach mir da die Türe noch auf. Also alles bedacht. Alles durchdacht. Jetzt aber weiter zu der Geschichte. Ja, und dann drehe ich da meine zweite Runde und dann höre ich irgendwie so halbstarke Jugendliche wenn grölen und schreien. Mhm. Und geht dann ein wenig so zum anderen Haus dahin, wo ein wenig so Büschi sind, dass mich nicht gleich jeder sieht. Mhm. Dann war wieder Ruhe und dann laufe ich meinen Weg weiter. Mhm. Und wechsle dann auch die Straßenseite und dann auf einmal sehe ich ein Auto und das Auto, ich dachte erst, das ist ein Taxi. Und für mich ist das alles sehr, also nur für mich alleine, also ich will da niemanden kennenlernen, wie letzte Woche der eine etwas ältere Herr, der als Gabi herumlief und dann mal ins Café ging. Also für mich ist das wirklich nur alleine. Und ich dachte, okay, jetzt Taxi musste ich jetzt auch nicht unbedingt sehen und bin dann praktisch in so ein Innenhof von so einer anderen Wohnanlage rein. Mhm. Und ich habe dann schon gehört, dass also das Auto in die Richtung, wo ich hingelaufen bin, gefahren ist, stehen blieb. Und dann hörte ich auch laut schreien. Ja, und ich bin dann etwas schneller geworden, hatte allerdings zu dem Zeitpunkt dann die so Stiefeletten an mit so einem Blockabsatz, also die, das sind jetzt nicht irgendwelche von so Transvestiten oder so, das sind also ganz normale Frauenschuhe, aber mit denen ist halt Rennen doch nicht so einfach. Mhm. Und, also das Auto hinter dir, du hörst, wie das Auto hinter dir herkommt und du rennst. Ich renne und dann höre ich die Schreie, dann renne ich noch mehr und dann auf einmal stehen zwei Polizisten hinter mir und schreien, halt stehen bleiben. Und dann wollten die auch noch, dass ich mich hinlege. Ja. Ist in Bayern so, da ist man etwas rabiater. Ja. Warum? Ja. Warst du unangenehm aufgefallen oder was, oder warum waren die auf dich aufmerksam geworden? Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht. Ich habe denen auf jeden Fall erklärt, dass ich ja nichts habe und dass ich jetzt eigentlich hier nur so für mich rumlaufe. Haben die sofort kapiert, dass du ein Kerl bist? Wie sie mich dann vielleicht gesehen haben, ich habe dann auch die Perücke runter und habe denen auch dann die Handtasche gegeben, die hat ja eine Polizistin ein paar Meter getragen. Ja, und dann sind wir wieder Richtung Straße vor. Ja. Ich weiß nicht, wer von den Bewohnern dort in der Wohnanlage da was mitbekommen hat. Wie löst du sich die ganze Sache dann auf? Weswegen wurdest du verhaftet? Also nicht verhaftet, aber weswegen wurdest du da... Wir kamen zur Straße wieder vor, da waren dann drei Streifenwagen, eine Menge Polizisten. Die wollten dann meinen Klarnamen wissen und sind dann auf die Idee gekommen, dass sie mich doch nicht suchen. Also da haben sie irgendjemanden wohl gejagt. Ach so, du weißt gar nicht, warum die jemanden gejagt haben, das weißt du nicht. Nein, das haben sie nicht verraten. Und haben dich dann wieder laufen lassen. Ja, also ich hatte schon Sorge, dass ich jetzt da mitkommen muss. Gab es ein bisschen Schmunzeln von Seiten der Polizisten oder haben die das ganz cool professionell abgespult? Ja, ich konnte ich das nicht einschätzen. Also am Anfang waren sie halt so mit dem Hinlegen, das hat mich total irritiert. Das war ja, also ich meine, von mir ist jetzt keine Gefahr ausgegangen. Natürlich kann man das jetzt nicht sehen. Ja, die haben ja in die Handtasche nicht reingeschaut. Mhm. Also in der Handtasche zum Beispiel wäre auch ein Pfefferspray oder ein Handy oder sowas drin gewesen. Mhm. Aber die waren sie haben nicht geschmunzelt, dass du eine Mann bist. Nö. Und da bist du geschockt schnell wieder nach Hause gegangen. Ja, ich bin dann so langsam geschockt wieder nach Hause und die Einstreifenwagen hat dann nochmal mein Weg ein wenig gekreuzt. Mhm. Und also ich bin da mit sehr schnellem Tempo über so eine Art Fußgängerzone gefahren, sind an dem Fußweg da vorbeigefahren. Aber haben dann gebremst, sind wieder zurückgefahren, haben wieder hergeguckt. Ach, das ist der mit den blauen Klamotten, ja, und dann weiter. Du heißt Rudi hier bei mir. Vielleicht heißt du auch anders, ist ja auch egal. Hast du für dich einen Frauennamen, wie du dich gerne nennen würdest, wenn du Frau wärst? Nö, eigentlich nee. so nicht. Nö. Habe ich mir auch noch keine Gedanken Mensch, gemacht. Was wird denn deine Frau sagen, wenn die das mal rauskriegt? Ich weiß es nicht. Also ich hatte vor langer, langer Zeit mal eine Freundin, die hat es mal rausgekriegt. Da hatte ich noch bei den Eltern gewohnt und die waren im Urlaub und ich hatte dann Frauenklamotten noch rumliegen gehabt. Mhm. Und die kam ich dann besuchen. Mhm. Und ich hatte da nicht mehr dran gedacht. Und die hat es eigentlich ganz gut aufgenommen. Die wollte ja auch mal zu Karneval mit raus, mit mir. Ja. Ja, das kann so oder so sein. Es gibt Frauen, die das wirklich offen aufnehmen. Es kann auch Frauen, es gibt sicher Frauen, die das auch abstößt. Ja. Also bei meiner Frau, glaube ich, würde ich jetzt eher so abstoßend einschätzen. Also das heißt, du hast für dich jetzt entschieden, dass du das so als heimliches Hobby quasi weiterführst und es ihr nicht sagst. Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Rudi, danke für deine kleine Geschichte. Und schöne Grüße ins ferne Bayernland. Und ja, lass, euch auch. Dann, viel Spaß noch. Ja. Genau, beim Karneval. Und lass dich nicht erwischen. Ja, okay. Also, danke. Alles Gute. Tschüss. Schönen Abend noch. Danke, ciao. Tschüss. So, und schon sind wir hier bei Laila. Und Laila ist 35. Guten Morgen. Hallo, hi. Hallo, Laila. Na, wie geht's? Ach, okay. Ich kann nicht klagen. Und selbst? Ja, auch ganz gut, danke schön. Ja. Endlich kann ich mal mit dir sprechen. Aber über was reden wir? Also ich muss sagen, hier in dieser Sendung, ich habe dich auch in anderen Sendungen gesehen, siehst du wirklich toll aus, du siehst aus wie 30. Oh, das ist aber ein Kompliment. Aber wehe, du würdest mich von nahen sehen. Da ist nichts mehr mit 30. Ich hab dich auch in anderen. Dann sieht man schon, dass du ein bisschen älter bist. Aber hallo. Also allein deswegen musst du schon diese Sendung ewig weitermachen. Dann siehst du mit 70 noch aus wie 40. Ja, aber das will man ja vielleicht auch nicht. Doch, warum nicht? Naja. Leila, genug der Komplimente. Kommen wir zur Sache. Ja, ich schaue mir gerade alle deine alten Sendungen an. Und da erwähnst du öfter mal, von wegen im Zeitalter der Dusche, sei das ja bei beschnittenen Männern nicht unbedingt hygienischer als bei unbeschnittenen. So sage ich es immer, ja. Nee, so ist das aber leider nicht. Oh, da hast du andere Erfahrungen gemacht. Ja. Erzähl. Also ich arbeite jetzt als Prostituierte. Ah ja gut, dann bist du eine Fachfrau. Ja, genau. Ja. Seit anderthalb Jahren ungefähr. Mhm. Und ich kann das jetzt wirklich bestätigen. Beschnittene Männer sind sauberer. Auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn du so einen großen Umschlag hast an Typen, kann ich das ernst nehmen oder will ich das ernst nehmen? Ja. Dass die Kerle sich da nicht richtig waschen. Ich kann das nicht bestätigen. Nicht waschen, aber man kann es ja auch nicht unbedingt sauber halten. Wenn man so eine lange Vorhaut hat, ja, gut, dann sammeln sich da die Bakterien. Ja, wenn man mindestens einmal am Tag duscht oder sich vielleicht nochmal den Pimmel am Tag auch nochmal ein bisschen unter dem Wasserhahn wäscht, ist das immer sauber. Also die rufen mich an, ich sag denen vorher am Telefon, dass ich gleich als erstes einmal kurz dran riechen muss. Ja, echt, das sagst ich mache als du erstes einmal denen? Kurz die Schnüffelprobe. Und wie reagieren die ich auch? Bin wahrscheinlich die Einzige, die sowas macht. Das glaube ich, ja. Die, denen das wichtig ist, Gesundheit und Hygiene und so, die finden das gut. Mhm. Und ich speichere die, bei denen ich das gemerkt habe, bei denen ich das gerochen habe, speichere ich auch ein unter Pilz und die dürfen auch nie wiederkommen. Mhm. Und das waren nur 2 Beschnittene bisher. Ich habe eine richtig lange Liste unter Pilz eingespeichert und das sind alles unbeschnittene Männer. Aber wieso unter Pilz? Du meinst ja, weil wenn die mich nochmal anrufen, dürfen die nicht kommen. Ach so. Du denkst dann, das ist ein Pilz, wenn es schlecht riecht, oder wie? Nein, ich kann das auch unterscheiden, ob das jetzt ungewaschen ist oder ob das dieser Pilz ist. Ach so. Wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ich habe so ein Desinfektionsmittel, das sprühe ich dann drauf. Und wenn das nicht weggeht, dann ist es dieser Pilz. Weil dieser Pilz ist in dieser Haut drin. Da bist du wirklich sehr, sehr geruchsempfindlich, was ich sehr sympathisch finde, das bin ich nämlich auch. Ja. Das heißt, Gerüche sind für dich elementar wichtig oder sehr wichtig. Riechen und schmecken ist das Wichtigste. Aber als Prostituierte stelle ich mir das generell sehr schwierig vor, weil bestimmt ist nicht nur bezogen auf den Penis, sondern so generell viele Männer einfach nicht gepflegt sind. Ach, vom Mund gar nicht zu reden. Vom Mund gar nicht zu reden. Ja, aber wenn ich denen das schon am Telefon sage, dass ich auf Hygiene sehr viel Wert lege, meistens kommen sie ja geduscht. Mhm. Es gibt natürlich viele, die Mundgeruch haben, aber mir geht es eigentlich in erster Linie darum, dass ich mich nicht anstecke. Mhm. Und für mich wäre das eine Katastrophe, wenn ich da unten komisch riechen würde. Mhm. Ich werde natürlich auch oft geleckt und so. Mhm. Aber dann fallen doch viele Leute einfach aus dem Raster raus, die du bedienen kannst. Das heißt, du hast weniger Kunden, als du haben könntest. Meinst du das wegen diesem Pilz? Ja, genau. Wenn du die aussortierst. Ja, ja. Kannst du es dir erlauben? Bist du so gut im Geschäft? Gott sei Dank schon. Ja. Also ich bin eine Türkin. Ja. Und das kommt eigentlich sehr gut an. Das kommt bei Deutschen und auch bei allen möglichen Ausländern sehr gut an. Ja. Ich habe ein Foto geschickt. Könnt ihr das vielleicht zeigen? Ich habe gefragt, ob man das zeigen kann. Von dir? Ja. Nee, das geht wohl irgendwie im Moment nicht. Okay, schade. Also, ja, ich habe auch eine schöne Figur und so. Leider, ich höre gerade, das ist ein Nacktfoto von dir. Das kann man natürlich jetzt hier nicht Porno im WDR nachts machen. So gar nicht mehr angucken würde, aber das geht leider jetzt hier nicht. Aber vielleicht kannst du es ja später sehen nach der Sendung. Ich werde es mir gleich angucken, auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Sag mal. Und du machst ja auch üppige Frauen und so. Ich müsste dir eigentlich ganz gut gefallen. Und mit dir würde ich es gratis tun. Mensch, das ist ja hier, das wird ja heiß. Und ich kann das sehr gut. Ich habe schon von einigen zu hören gekriegt, der beste Blowjob, den sie je hatten. Mensch. Ja. Machst mir den Mund wässrig. Ne? Wo lebst du denn? In Bremen? Oh, scheiße. Und das ist weit weg von hier. Da können wir uns nicht gleich mal eben noch treffen, das geht nicht. Ich lebe ja hier. Manche kommen auch über 100 Kilometer, um zu mir zu kommen. Sag mal, du Nette, seit anderthalb Jahren Hure, warum? Ich war ziemlich lange verheiratet und der Sex war gar nicht gut. Mhm. Ich dachte, das kann es nicht gewesen sein. Mhm. Ich dachte zum Beispiel mein Leben lang auch, ich kann nicht beim Lecken kommen. Mhm. Und jetzt, seitdem ich diesen Job mache, habe ich gemerkt, dass es nicht an mir liegt. Mhm. Das können leider die wenigsten Männer richtig gut. Mhm. Und die speichere ich auch so ein und verletzt gut. Die werden bevorzugt behandelt. Die Pilzmänner, die guten Lecker, da gibt es ganz verschiedene Kategorien bei dir. Genau. Nee, ich schreibe das auch. Also ich speichere die so ein, ob es schön war oder nicht so schön und so. Ja, aber jetzt im Ernst, das ist ja doch ein großer Schritt, wenn man bis 33 normal, relativ normal und bürgerlich gelebt hat und dann in die Prostitution geht. Wie hast du das empfunden, diesen Schritt zu machen? Den Schritt zu machen, also auf jeden Fall ist es jetzt die beste Zeit meines Lebens. Mhm. Das Geld ist auch toll. Du interessierst dich auch immer dafür, wie viel man so verdient. Darf ich dich auch fragen, wie viel du verdienst? Was kostet das so bei dir? Ich nehme 100 Euro die Stunde. Ja. Unabhängig davon, was gemacht wird. Ich kassiere auch nichts extra und... Ach so, das ist so, man muss ein 100er hinblättern, dann hat man dich eine Stunde. Genau. Und dann kann man diverse Dinge tun. Ja. Was ist ausgeschlossen, was machst du nicht? Also ich mache nichts, worauf ich keine Lust habe. Ich mag zum Beispiel nicht unbedingt devote Männer. Langsam, weiß ich nicht, also viele Männer wollen auch gefickt werden und so. Und Strap-on und so mit so einem Umschnalldildo. Ich weiß nicht, das liegt mir eigentlich nicht. Mhm. Bisher habe ich das immer abgelehnt, aber jetzt überlege ich, ob ich das vielleicht doch mache. Ansonsten wäre ein Angebot mehr auf der Palette. Genau, ja. Und das wollen tatsächlich sehr viele. Ja, ich weiß. Ja. Das habe ich auch schon gehört. Ansonsten halt, das dreht sich alles um meine Gesundheit, meine Tabus. Nicht in den Mund spritzen, nicht ins Gesicht, also auf die Augen, darüber kann man sich anstecken. Immer Gummis, ja genau, über die Augen auch. Immer Gummis natürlich? Natürlich, selbstverständlich. Was ist denn deine private sexuelle Vorliebe? Gut gefickt und gut geleckt werden. Ah. ihr dürft jetzt nicht zurückschrecken, ihr anderen. Wir reden hier ganz offen, mitten in der Nacht kann man das ja auch machen. Hast du einen Freund im Moment? Ich hatte bis vor kurzem eine Art Beziehung und du sagst ja auch immer, wenn man sich verliebt und so, sollte man mit dem Job aufhören. Aber ganz so einfach ist das nicht. Also ich habe mich dann doch für den Job entschieden, obwohl wir uns sehr geliebt haben. Aber ich bin halt auch nicht mehr ganz die Jüngste und ich habe mich jetzt getrennt und ich muss auch ein bisschen an meine Zukunft denken. Wie lange planst du dieses zu tun, jetzt diesen Job? Grundstück und Haus kaufen und das dauert vielleicht so 5 Jahre, weil ich will ja nicht auf Kredit und so. Mhm. Und dann vielleicht noch ein paar Wohnungen und so als so damit man so ein Einkommen hat, ne? Mieteinnahmen. Ich sag ja auch immer, wenn ich mit Huren spreche, du kennst ja die Sendung offensichtlich sehr gut. Also ich kann 500 Euro am Tag verdienen. Ja, ja, ich sag zu den Mädels immer, wenn ihr das für euch klar könnt und entscheidet, dass das der Job ist und eure Seele und eure Psyche schützen könnt und ihr keinen Schaden davon tragt, dann kann man das machen. Aber ich habe hier, das weißt du ja auch, mit so vielen Frauen schon gesprochen, die das nicht klar getrennt haben und die dann als Wrack rausgegangen sind. Und da muss man aufpassen, da musst du auch aufpassen, dass du den Zeitpunkt findest, wo du sagst, nee, jetzt schade ich mir mehr, als dass es mir nutzt. Ja, aber das liegt wohl daran, dass sie Dinge tun, worauf sie keine Lust haben. Oder dass sie halt dann auch arbeiten, wenn sie keine Lust haben. Und man verdient so gut, dass man sich locker mal ein, zwei Wochen einfach so frei nehmen kann, wenn man nicht möchte. Mhm. Wer von deiner Familie oder überhaupt wer weiß, dass du das tust? Meine Familie ahnt es, glaube ich. Also meine Eltern leben nicht mehr. Mhm. Mein Bruder auch. Ich weiß nicht, der eine Bruder, der schaut immer deine Sendung. Ja, da wollen wir nicht weiter drüber reden. Also es läuft schon relativ im Geheimen ab. Meine Freundin, die macht das seit 5 Jahren. Mhm. Und deswegen bin ich wahrscheinlich überhaupt da drauf gekommen. Ah ja. Sie macht es, eine Deutsche, ja, lebt in Hamburg, sie ja macht es komplett ohne Gummi seit 5 Jahren und ich frage mich, warum die sich noch nicht angesteckt hat, das ist schon, obwohl die sich bescheuert regelmäßig untersuchen lässt. Sie, ja, macht das, doch diese das Gang-Gang ist sehr schlimm, das finde ich sehr schlimm. Da müssen, ja, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Liebe Leider, wir wollen die Gefahr nicht noch weiter ausbauen, dass du erkannt wirst, zum Beispiel von deinem Bruder. Deswegen schlage ich vor, dass wir das Gespräch hier beenden. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide uns kennengelernt haben. Und schaust du das Bild noch an? Bitte? Schaust du dir das Bild an? Das Bild werde ich mir hundertprozentig gleich angucken. Wir haben hier noch 10 Minuten und dann bin ich schon heiß darauf, das Bild zu sehen. Kannst dich gerne melden. Naja, mal gucken. Mal gucken, was die Nacht so bringt noch. Okay. Liebe Leila, alles Gute wünsche ich dir. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, danke. Tschüss. Tschüss, ciao. Die Leila, Mensch, Mensch. In Bremen. Das sind aber von hier aus gesehen 3 Stunden. Oder gar 4. Sascha, 28, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Sascha, ich höre dich wunderbar. Um was geht's bei dir? Ach, wunderbar. Ich lebe in Mexiko. Wenn die Verbindung nicht funktioniert, dann liegt es bei der Entfernung. Nee, du klingst wunderbar. Du rufst aus Mexiko an. Das ist ja, ich bin... Warum? Was machst du da? Ich bin Auslandschweizer und ich bin Streetworker. Ich erlebe den Drogenkrieg von Mexiko live. Das glaube ich. Du erlebst den Drogenkrieg live in Mexiko. In welcher Stadt bist du in Mexiko? Ich bin in Guadalajara, wohnhaft. Ja? Und da bist du Streetworker. Wie? Kann man so sagen, ja. Ja. Zunächst mal die Frage, wie bist du an diese Arbeit gekommen und auf diese Idee gekommen, das da zu machen? Ich war vor 6 Jahren mal im Urlaub hier. Mhm. Und ja, es hat mir gefallen. Ich war aus einer tiefen Depression nach Mexiko gekommen und Mexiko hat mir geholfen. Es ist das gefährlichste Paradies auf der Welt. Ja, es ist ein enorm gefährliches Land, das ist mir klar. Es hat dir geholfen und dann hast du dich dafür entschieden, diese schwierige Arbeit doch zu machen. Ja, genau, genau. Dafür musstest du aber erstmal Spanisch lernen. Ich kann Spanisch, ja. Ja. Das ist lustig, ich kann mexikanisches Spanisch. Ah ja. Bist du denn aus diesem Beruf auch, hast du die Grundlage oder hast du in der Schweiz etwas anderes gemacht? Ich habe Lebensmitteltechnologie, Fachrichtung Biertechnologie gelernt. Ich bin Bierbrauer. Ach, das ist eine lustige Entwicklung. Vom Bierbrauer zum Streetworker im Drogenmilieu in Mexiko. Ja. Erzähl uns doch mal, wie lange machst du es jetzt schon? Etwa 3 Jahre. 3 Jahre. Was war denn bisher für dich so die heikelste, schwierigste oder dramatischste Situation, die du miterlebt hast? Ach, das ist interessant. Ich war einmal in einem Park und wollte einem Schützling helfen, wollte ihm eine Injektion geben und im Hintergrund hat eine Frau geschrien und musste ich hinrennen. Und der hatte einen aufgeschlitzten Hals und ich musste, als Paramediko muss man einfach handeln. Und es kamen... Der Mann, dem du die Injektion geben solltest, der hatte einen aufgeschlitzten Hals. Nee, ein anderer im Hintergrund. Ach so. Eine Frau hat geschrien. Ach so, verstehe. Ja. Da wurde eine Gewalttat verübt und... Und da bist du da hingegangen und hast gesehen, dass der Mann einen aufgeschlitzten Hals hatte. Ja, das Blut hat gespritzt, wie im Film. War der Mann schon tot, als du dorthin gekommen bist? Nee, der ist nicht gestorben. Wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Aber das Blut hat gespritzt und jetzt kommt das Unfassbare. Ich habe geschrien. Hallo? Und so weiter. Du hast geschrien, ja? Und dann? Es kamen 4 Ambulanzen, Polizei und alles. Und die erste Einheit war eine Polizeieinheit und die haben mir eine Pistole an den Kopf gehalten und haben gesagt, du musst helfen. Was hat der? Entschuldige, ich habe Sie nicht verstanden. Die haben die Pistole an den Kopf gehalten und haben gesagt, du musst was? Helfen. Ja, okay, aber du warst ja schon dabei zu helfen. Ja, ich bin ja kein Arzt. Aha. Ja, und was hast du dann gemacht? Ja, weitergeholfen. Aber es ist relativ schwierig, wenn man selbst schon überfordert ist und dann kommt die Polizei und drückt einem noch die Kanone an den Kopf. Na, absolut. Du hockst vor einem Mann, der einen aufgeschlitzten Hals hat. Das Blut spritzt aus dem Hals. Und die sagen, du sollst helfen. Du bist kein Arzt. Wie kann man denn da nur ein bisschen helfen? Was macht man denn da? Was hast du gemacht? Abschalten. Einfach abschalten. Wie abschalten? Was abschalten? Man darf nicht in Panik geraten. Nein, du musst doch irgendwas gemacht haben mit dem Schwerverletzten. Was hast du gemacht? Ja, ich habe ihm geholfen. Ja, aber wie? So gut, wie es ging. Wie hilft man einem Menschen, dessen Hals aufgeschlitzt ist? Da muss man aufpassen. Die Blutung muss gestillt werden. Wenn man zu fest draufdrückt, ersticht einer zu wenig, ja. Dann verblutet einer. Das ist so eine Move. Ist es denn dann geschafft? Habt ihr es geschafft, dass der Mann dann doch in eine Klinik kam? Ja, nach der 5. Ambulanz. Du bist die Ärzte in der Ambulanz. 5 Ambulanzen kamen an. Erst die 5. hatte einen Arzt an Bord. Und ich bin kein Arzt. Hast du denn manchmal in diesem Hexenkessel, in dem du arbeitest, auch selbst Angst um Leib und Leben? Ja. Ich habe Morddrohungen. Warum bedrohen die dich mit Mord? Es gibt... Ich helfe vielen Drogenabhängigen und wenn ich den Kunden von den mexikanischen Drogenkartellen helfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich auch an die, dass die Bosse mich nicht leiden mögen. Ich verstehe. Das heißt, man beobachtet dich und du bist in ständiger großer Gefahr. Ja. Warum machst du dann diesen Job da? Ich beschreibe Mexiko immer als das gefährlichste Paradies der Welt. Es ist ein Paradies, aber es hat so viele Gegensätze. Ja. Okay, das beantwortet noch nicht so genau meine Frage. Warum setzt du dich dieser Gefahr aus, in der du da schwebst? Gute Frage. Ich würde mal sagen, ich bin ein Tropfen auf den heißen Stein, aber Tropfen hüllt den Stein. Hüllt wiederum den Stein, das stimmt. Wie lange willst du es noch machen, Sascha? Wie lange möchtest du noch Ich werde bald nach Mexico City fahren und danach wieder ab in die Schweiz. Wieder zurückkehren. Ich verstehe. Dann heißt dann, die Jahre in Mexiko sind dann rum. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz wichtige Erfahrung für dich war, dort gearbeitet zu haben. Nee, ich kehre wieder zurück. Ach so, du kehrst dann wieder zurück. Ach so, Ja, natürlich. Ah, verstehe. Nur mal so in die Schweiz und dann wieder zurück. Ja. Ja, arbeiten, Geld verdienen und dann effektiver zu arbeiten. Wie viel Geld verdienst du denn da im Monat in Mexiko? Oh, das ist traurig. Ich habe als Tellerwäscher gearbeitet und 150, 200 Euro im Monat. Oh ja, das ist nicht viel. Da musst du dich dann durchschlagen. Ja, ich habe viele Freunde und die helfen mir. Sascha, ich höre im Hintergrund Hunde bellen, das heißt, du bist gerade auch draußen und telefonierst. Vermutlich, das besser ist. Vermutlich ja. Sascha, ein bisschen ist die Leitung verzögert. Ich würde sagen, wir brechen mal das Gespräch ab und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass dir nichts passiert für deine wichtige Arbeit dort. Und toll, dass es Menschen gibt wie dich, die das machen. Alles Gute und schöne Grüße aus Europa. Vielen Dank. Bis bald. Bis bald, Sascha. Zurück nach Europa. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, dann haben wir den Marco hier noch. Hallo Marco, 21. Ja, hallo. Hallo Marco, was geht's bei dir? Grüß dich. Du musst bitte den Ton ganz abstellen von deinem Radio oder Fernsehen. Es geht darum, dass meine Mutter vor kurzem gestorben ist. Mhm. Könntest du den Ton von deinem Fernseher oder Radio bitte ganz abschalten? Mein Hintergrund? Bitte? Mein Hintergrund, meinen Sie? Ja, den Ton von deinem Radio oder deinem Fernsehen, bitte ganz abschalten. Ja, mein Fernsehen, meinte. So, um was geht es? Was deine? Es geht bei mir um meine Mutter, die ich auf Bewährung gepflegt habe. Ich verstehe, du hast deine Mutter auf Bewährung gepflegt? Ja, ich kam auf Bewährung frei und habe sie anschließend gepflegt. Also so. Kam daher frei. Mhm. Ich hatte noch 5 Monate offen. Ja. Und danach habe ich sie halt gepflegt. Und das Problem war einfach nur in der Zeit, wo ich drin war, dass ich sie nur 2-mal oder zu Besuch hatte. Mhm. In den 10 Monaten. Und auf jeden Fall hat mich das sehr geprägt. Ich habe seitdem habe ich kein Bild mehr gebaut oder so. Und auf jeden Fall hat mich das mitgenommen, die Zeit, als ich die gepflegt habe. Und da musste ich Morphium spritzen mit dem Hospiz zusammen. Also sie wollte nicht in Hospiz rein, sondern sie kam... Was für eine Erkrankung hatte deine Mutter? Bitte? Was für eine Erkrankung hatte deine Mutter? Ja, Krebs. Und das hatte sie 2002 also festgestellt. Das war so ein kleiner Pickel am Oberarm. Mhm. Und hat sich danach, als sie da drauf lag und so, hat das wehgetan. Und dann sind wir zum Hautarzt gegangen 2002. Und dann ist halt dieser Muttermal oder dieser erkrankte Pickelchen, da ist das halt... beim Hausarzt aufgefallen und er hat das dann abgemacht. Ja. Und dann ist festgestellt worden, dass sie Krebs hatte. Und, Wann ist deine Mutter gestorben? Am 3. Januar 2013. Mhm. Entschuldigung, mein Akku. Bist du jetzt wieder im Knast? Nee, jetzt zurzeit nicht. Das heißt, bin ich natürlich immer noch auf Bewährung frei. Ja. Marco, ich muss mal unterbrechen. Ja. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich. Es tut mir leid, ich entschuldige mich, dass du so kurz nur dran kamst. Die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Aber wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Ich bitte dich nur aufzulegen, okay? In der Technik, Tim Lohnke. Bis morgen.